فديه دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين قام للإسلام صوت في بلاد الرافدين Der Tauhid ist mehr Pflicht als das Gebet und als das Fasten. Es gibt Leute, die beten und fasten, aber sie und den Tauhid haben sie aber nicht verwirklicht. Ja, nicht, dass sie ihn nicht verwirklicht haben, sondern sie machen offensichtlich einen großen Schritt in Ibadah. Was zählt in sein Gebet und sein Fasten und sein Hajj und irgendwelche anderen Daten? Gar nichts. Ja? Oder er zahlt, keine Ahnung, Almosen oder gibt Sadakat oder unterstützt den Bau von Masajid und so weiter und so weiter. Derjenige, der den Tauhid nicht verwirklicht hat, derjenige, der Schirk hat, seine Taten sind nicht angenommen. Der Tauhid ist wichtiger und mehr Pflicht, ja, dass man ihn verwirklicht, als das Gebet und als das Wasser. Allah duldet nicht, dass du den Tauhid nicht kennst. Das ist unmöglich. Unmöglich ist das. La hawla wa la quwwata illa billah. نحمل القرآن جئنا نخفض التوحيد دي نقتفي نهج الرسول والصحاب الأكرم قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين دولة الإسلام تبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah wird nicht verzeihen, dass man Schirk macht, dass man ihn, Gottheiten, beigesellt, ja? Dass man ihm Schirk macht, Allah wird das nicht verzeihen. Außer den Schirk wird er verzeihen, wenn er möchte. فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقمروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم شردوهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Auf jeden Fall, meine lieben Brüder, barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Brüder belohnen, die also so früh gekommen sind, oder besser gesagt rechtzeitig gekommen sind. Ja? Weil es hat geheißen, dass wir nach Asr beginnen mit unseren Vorträgen. Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wie ihr wisst, werden wir inshallah ta'ala, oder die, die es nicht wissen, wir werden inshallah ta'ala in diesen zwei, drei Tagen halt Vorträge aus unserem Buch Al-Fatawa al-Aimmat al-Najdiyya machen, inshallah ta'ala. Die Brüder, die unsere Vorträge live gehört haben, oder sie haben sie verfolgt übers Internet, haben gesehen, inshallah ta'ala, wir haben bis jetzt ca. 14 oder 15 Vorträge gehabt, aus dem Buch Fatawa al-Aimmat al-Najdiyya von Sheikh Mithat Farraj. Und ja, wir machen inshallah ta'ala einfach weiter, wo wir stehen geblieben sind, inshallah ta'ala. Wir werden also die Aussagen der islamischen Gelehrten, die Ulama von Ahl Sunnah wa Jama'ah in Aqidah, die Shuyukh, wir werden inshallah ta'ala ihre Aussagen einfach inshallah ta'ala erwähnen und übersetzen, wie das bis jetzt immer so war. Und die inshallah ta'ala versucht etwas zu verstehen, wie der Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt ist. Jeder, der Aqidah studiert hat oder gelernt hat, oder besser gesagt die wichtigsten Sachen, die Fundamente der Aqidah von Ahl Sunnah wa Jama'ah, wird sich inshallah ta'ala sofort erinnern an Sachen, die er gelernt hat in Aqidah, also wie zum Beispiel Kitab al-Tawhid ودا أصول الثلاثة ودا قواعد الأربع ودا منسوبات خلاص دن ما هم إن شاء الله تعالى فايتا ذي بجينا ميتن فورتن دس فن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب wo er sagt, und diese Aussage ist allgemein bekannt. Ja? Ist allgemein bekannt für wen? Ja. Für die, die sich mit der islamischen Aqida auseinandergesetzt haben, für die ist es bekannt. Aber für die Jahle und Mushrikin ist das, wie sagt man das, eine eine unbekannte Sache. Alas? Taibarakallahu. Sagt Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala inna at-tawhid afradu min as-salati was-sawm wa yaghfiru Allahu liman ata bihi yawm al-qiyamah wa la yaghfiru liman jahalahu wa law kana 'abidan wash-shirku billahi la yaghfiruhu Allahu liman fa'ala wa huwa 'inda Allahi 'azim aw a'zam min az-zina wa qatl an-nafs ma anna sahibahu يريد به التقرب من الله أو إلى الله. Also, Sheikh sagt, rahimahullah ta'ala, der Tauhid ist afrad min as-salah. Was bedeutet afrad? اسم التفضيل. Fard bedeutet Pflicht. Afrad bedeutet mehr Pflicht. Mehr Pflicht. Der Tauhid ist mehr Pflicht als das Gebet und als das Fasten. Es gibt Leute, die beten und fasten, aber sie, und das, den Tauhid haben sie aber nicht verwirklicht. Ja, nicht, dass sie ihn nicht verwirklicht haben, sondern sie machen offensichtlich einen großen Schirk in Ibadah. Was zählt in sein Gebet und sein Fasten und sein Hajj und irgendwelche anderen Taten? Gar nichts. Ja? Oder er zahlt, keine Ahnung, Almosen oder gibt Sadaqat oder unterstützt den Bau von Masajid und so weiter und so weiter. Derjenige, der den Tauhid nicht verwirklicht hat, derjenige, der Schirk hat, wo Yasmillah, seine Taten sind nicht angerannt. Deswegen sagt Sheikh, der Tauhid ist wichtiger und mehr Pflicht, dass man ihn verwirklicht, als das Gebet und als das Fasten. يَغْفِرُ اللَّهُ لِمَنْ أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und Allah wird bestimmt, Allah wird demjenigen verzeihen, der mit dem Tauhid يوم القيامة kommt. Versteht ihr mich? Derjenige, der mit dem Tauhid kommt, also ist ein Muwahid, ein Muslim, auch wenn er Sünden gehabt hat, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn verzeihen. Versteht ihr mich? Weil die Schafa'a, die Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist für wen? Weil wir haben ja zwei Fürsprachen. Die Schafa'a, die allgemeine Schafa'a, ist für Muslime und für Kuffar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird Schafa'a machen, dass das Gericht beginnt. Der Hisab. Das wird für alle sein, oder nicht? Dann wird eine spezielle Schafa'a khassa. Für wen sein? Eine spezielle Schifa, eine spezielle Fürsprache. Wird für wen sein? Für die Sünder unter den Muslimen. Muslimen, die Sünden gemacht haben. Aber den Tauhid verwirklicht hat. Für die wird sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam einsetzen und die kommen ins Paradies, inshallah. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was ist Allahs Pflicht bei den Menschen und was ist das Recht der Menschen bei Allah? Und was ist das Recht der Allah subhanahu wa ta'ala bei den Menschen? Das Recht Haqqullah bei seinen Ibad, bei seinen Dienern ist was? Dass sie nur ihn anbeten und dass sie ihm keinen Schirk machen, sagt der Prophet. Und was ist der Haqq, der Rechte, die Rechte von den Menschen bei Allah subhanahu wa ta'ala ist? Er wird sie ins Paradies führen oder er wird sie nicht bestrafen, wenn sie das Erste ausführen. Ja? Deswegen, den Tauhid zu lernen und zu verstehen, das ist eine ganz einfache Sache. Diejenigen, die das erschweren und irgendwas philosophieren und irgendwas, das ist ein Beweis, dass sie Blödsinn erzählen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Verstehst du? Ist eine ganz einfache Sache. Aber obwohl es eine ganz einfache Sache ist, die meisten Menschen kennen sie nicht und praktizieren sie nicht. Obwohl der Tauhid so einfach ist zu lernen, die meisten Menschen kennen den Tauhid nicht und praktizieren ihn noch nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa la yaghfiru liman jahilahu. ولو كان عابدا. Und Allah wird den Schirk nicht verzeihen. ولا يغفر لمن جهله ولو كان عابدا. Oder Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht demjenigen verzeihen, der den Tauhid nicht kennt, auch wenn er ein Abid ist. Allah wird nicht verzeihen. Jemand kommt, er sagt, ich kenne den Tauhid nicht. Allah wird das nicht verzeihen. Allah duldet das nicht. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Allah duldet nicht, dass du den Tauhid nicht kennst. Das ist unmöglich. Unmöglich ist das. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen ganz besonders derjenige, der die Möglichkeit hat, es zu lernen, der ist, bei ihm ist es ganz übel. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa shirku billahi la yaghfiruhu Allahu liman fa'ala. Und derjenige, der Schirk macht, derjenige, der Schirk macht, Allah wird ihm das nicht verzeihen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah wird nicht verzeihen, dass man Schirk macht, dass man ihn Gottheiten beigesellt, dass man ihm Schirk macht, Allah wird das nicht verzeihen. Außer den Schirk wird er verzeihen, wem er möchte. Wenn du Schirk nicht machst, besteht die Möglichkeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir verzeiht. Oder nicht? Wenn jemand Schirk macht, Allah wird das nicht verzeihen. Halas. Für ihn erwartet eine schlimme Strafe. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber derjenige, der Schirk nicht macht, er ist ein Muwahhid. Er hat den Tauhid verwirklicht. Aber er hat Sünden gehabt. Das ist, ist ein Mensch, oder nicht? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Meine Gnade, Erbarmen hat was? Meinen Zorn, was? Übertroffen. Ja? Übertroffen, Barakallahu fik, übertroffen ist gut. Ja? Meine Gnade hat meinen Zorn und meine Bestrafung übertroffen. Meine Gnade ist viel größer. Also die Gnade Allahs ist viel größer und stärker als was? Als Allah subhanahu wa ta'ala Zorn und Allah subhanahu wa ta'ala Strafe. Na. Und der Schirk ist bei Allah subhanahu wa ta'ala größer, also größere Sünde als Zina oder als der Totschlag. Der Schirk ist größer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ma anna sahibuhu yuridu bihi at-taqarruba min Allah. Obwohl der Mensch, er will und mit diesem Schirk Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Er will näher kommen. Er will, dass Allah ihn liebt und mag. Er will, dass Allah von ihm annimmt. Er will, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn zu seinen guten Dienern aufnimmt. Allah wird ihn trotzdem nicht verzeihen und so einer kommt in Jahannam. Warum? Stell dir vor, jemand kommt und sagt, ja, ich will Allah näher kommen und er schlachtet für jemand anderen, zum Beispiel. Er schlachtet auf dem Grab von seinem Scheich. Oder er macht irgendeine andere Art von Schirk. Er sagt, ja, aber ich will das gut machen. Oder das Gleiche gilt auch für zum Beispiel irgendwelche Politiker, die sagen, Allah, ich will da den Muslimen helfen. Ja? Ich will den Muslimen helfen, ich will. Aber, und deswegen machen wir diese Taten und so, das ist Schirk. Er sagt, nein, wir wollen inshallah ta'ala den Muslimen helfen. Und derjenige, der den Muslimen hilft, Allah subhanahu wa ta'ala, erzählt als ein guter Mensch bei Allah. Allah wird ihn zu sich, er wird seine Taten annehmen. Du machst Gesetze, du bist ein Gesetzgeber geworden und Allah ist der Gesetzgeber. Das, die zwei Sachen kann man nicht kombinieren. Verstehst du mich, Barakallah? Das nennt man Schirk. Ja? Scherik, Partnerschaft. Scherike ist Partnerschaft. Du hast Allah subhanahu wa ta'ala einen Partner beigesetzt. Ja? Er macht die Gesetze, du bist aber selbst Gesetzgeber geworden. Oder hast dich in dieser Kuffar eingemischt, um da bei dieser, wie sagt man das, bei diesen ganzen Prozessen dabei zu sein, sie zu machen. Und so weiter und so weiter. Ja, das ist Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Klar. طيب, sagt Sheikh Abdullah Imam Abdul Rahman Abu Batin Rahimahu Ta'ala, فَالْمَرْءُ مُكَلَّفٌ بِمَعْرِفَةِ التَّوْهِيدِ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِأَشْيَاءَ. Der Mensch ist verpflichtet, Mukallaf, was ist in Wirklichkeit Mukallaf? Was ist Mukallaf? Mukallaf ist eine volljährige Person, die verpflichtet ist, Allah subhanahu wa ta'ala Gesetze zu befolgen. Das ist Mukallaf. Eine volljährige Person, volljährig. Was ist volljährig? Was ist volljährig im Islam? 18 Jahre oder 18,5. Ja? Wie viel ist volljährig beim Islam? Pubertät. Aywa, al-Bulug. Al-Ihtilam. Al-Muhim. Mukallaf ist derjenige, der verpflichtet ist, Allah subhanahu wa ta'ala Gesetze zu befolgen. Einer, der verpflichtet ist zu beten. Wenn er es nicht macht, wird er bestraft. Wenn ein minderjähriges Kind, eines, was 12 ist und 11 ist, wenn er ist noch immer nicht in Pubertät, oder? Ja? Er ist nicht sündhaft, wenn er das nicht macht. Okay, wir reden jetzt von dem Hukm. Wann man beginnt, ein Kind zu befehlen, zu beten und so, wann man ihn dazu auffordert, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist die Sunna des Propheten zusammen. Und in der ist Bereke. Zum Beispiel, dann sollen wir 13, jetzt ist er volljährig, und du hast ihn bis dahin, oder 15 bei dem Buben, je nachdem, du hast ihn bis dahin nie aufgefordert zu beten. Und jetzt, wo er volljährig ist, wo er ein Mann geworden ist, jetzt willst du plötzlich, dass er betet, das wird nicht funktionieren. Der Prophet sagt, ab 7, ja, bismillah, komm, betest du mit uns, ja, mit Wudu, ohne Wudu. Hauptsache, dass er lebt mit dem Gebet, er sieht Gebet zu Hause. Deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das beste Gebet ist das zu Hause. Ja? Welches Gebet ist damit gemeint? Die Sunna, weil Fard betet man in der Jama'ah. Das ist normal, okay? Das ist der Asl, das ist der Fundament. Jetzt ist eine andere Geschichte für uns, die im Westen leben und kein Adhan hören. Das ist was ganz anderes, okay? Ja? Aber in den muslimischen Ländern hörst du Adhan und du musst in die Moschee gehen, wenn du Adhan hörst. Okay? Halas. Damit die Kinder, wie gesagt, wenn du Sunna zu Hause betest, damit die Kinder sehen, bei uns wird gebetet. Es wird gebetet, es ist ein muslimisches Haus. Ja? Wir beten Allah subhanahu wa ta'ala an. Und so weiter und so weiter. Ja? Deswegen, ihr wisst, was ein Mukallaf ist. Eine volljährige Person, also die in Bulugh ist. Ja? Mädchen sind zwischen 12, 13 und Buben sind ein bisschen, brauchen ein bisschen mehr, damit sie sich körperlich entwickeln. Ein Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Batin sagt, فَالْمَرْءُ مُكَلَّفٌ بِمَعْرِفَةِ تَوْهِيدِ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِأَجْلِهِ. Der Mensch ist verpflichtet, den Tawhid zu kennen. Den Tawhid zu kennen. Welchen Tawhid? Den Tawhid, wegen den Allah subhanahu wa ta'ala die Jinn und die Ins überhaupt erschaffen hat. Ja? Der Mensch ist verpflichtet, den Tawhid zu kennen. Wenn du jetzt jemanden auf die Straße, wenn du auf die Straße gehst und so, was sagst du ihm? Das Wichtigste ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala als einzige Gottheit akzeptierst und annimmst. Ja? Als einzige anbetungswürdige Gottheit akzeptierst Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? La hawla wa la quwwata illa billah. Viele Leute, die Dawa machen oder Vorträge machen, was machen sie als erstes? Sie bringen den Leuten Akhlaq bei. Okay? Wenn wir über Akhlaq sprechen, du als Daya bist verpflichtet, selbst einen guten Akhlaq zu haben. Ja? Aber nicht, dass du den Menschen den Akhlaq beibringst. Ja? Weil am besten bringt man Akhlaq bei, indem man selbst Akhlaq hat. Ja? Am besten bringt man Akhlaq bei, indem man selbst Akhlaq hat. Du redest mit den Menschen auf schöne Art und Weise, damit die Leute wirklich... Halas, verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du behandelst nicht die Menschen wie Tiere oder wie Sklaven und so, sondern du redest mit ihnen auf schönste Art und Weise und erklärst ihnen die Religion. Aber wie gesagt, es ist nicht das Wichtigste, dass du ihnen den islamischen Akhlaq beibringst, sondern das Wichtigste ist, dass du ihnen Tauhid beibringst, weil ohne Tauhid sind sie keine Muslime. Ja? Allah hat die ganze Menschheit verpflichtet, dass sie den Tauhid erlernen, dass sie ihn kennen, den Monotheismus. Allah subhanahu wa ta'ala als die einzige wahre Gottheit, anbetungswürdige Gottheit, dass sie akzeptieren. Und das ist das Wichtigste. Viele Leute kommen und sagen, ja, Achi, sein Akhlaq oder sowas, oder dies oder das. Subhanallah, was interessiert mich sein Akhlaq, wenn er Muschrik ist? Was interessiert mich sein Akhlaq, wenn er Schirk macht? Wenn er Kufr begeht, was nützt ihm denn sein Akhlaq? Ja, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, أثقل ما في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. Die schwerste Tat يوم القيامة auf der Waage wird was sein? Schönes Benehmen. Das stimmt, aber für wen? Für den Muwahhid. Einer, der Tauhid verwirklicht hat. Einer, der Tauhid nicht kennt oder in Tat umgesetzt hat oder Schirk hat. Ihm wird sein Achlag nichts nützen. Er kommt in Jahannam mit einem schönen Achlag. Ja? Schönes Achlag in Jahannam. Wa'yazim billah. Warum? Weil er hat Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt. Allah subhanahu wa ta'ala hat er beleidigt. Er ist ein Wali, ein Ungerechter. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wisst ihr, was der größte Dhulm ist, die größte Ungerechtigkeit? Allah hat dich erschaffen und du betest jemand anderen an. Das ist die. Der beleidigt Allah subhanahu wa ta'ala. Und bei mir tut er so, als ob er einen schönen Akhlaq hat. Bei uns, diese Show, kannst du woanders abziehen, aber nicht bei uns. Ja, schöner Akhlaq und so. Bei uns läuft das nicht. Ja? Du bist ein Muschrik. Und natürlich, das gilt auch für Leute, zu denen die Wahrheit gekommen ist. Aber Muschrikin, die wirklich nichts von Tauhid kennen, die Wahrheit ist nie an sie gekommen. Natürlich haben die Muslime mit ihnen Rahma, oder nicht? Haben wir Rahma? Haben wir Gnade mit den Muschrikin, mit den Kuffar, mit den Juhal? Natürlich haben wir. Weil wir befolgen wem? Den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und was sagt der Prophet, was sagt Allah über den Propheten? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich aus keinem anderen Grund zu den Menschen geschickt, außer als unsere Gnade, Rahma. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kommt mit schönen Akhlaq, mit Ehrlichkeit, mit Subhanallah. Er hat alles von sich gegeben, alaihi salatu wa sallam, um den Menschen den Tawhid beizubringen. Und diese Kuffar haben Islam angenommen und wurden Muslime. Die anderen haben dem Propheten Krieg erklärt. Und der Prophet hat ihnen auch Krieg erklärt. Ja? Ganz einfach. Aber der Iblis, er will von dir, dass du ein Kafir bist. Und dass du mit ihm in Jahannam landest. Und dafür hetzt er seine Soldaten auf dich los. Ja, er mobilisiert alle Kräfte. Sie bekämpfen dich auf jede mögliche Art und Weise. Und sobald, und Meinungsfreiheit, man darf sagen, was man denkt, Hauptsache man tut niemanden gefährden, sein Leben und sein Vermögen und so weiter und so weiter. Das ist nur Show, das ist nur eine Lüge. Der Iblis weiß, was er macht. Und seine Soldaten, die Kuffar, die Shayatin, die Armee des Shaitans, die lügen nur, um die Dummen unter den Muslimen in die Irre zu führen. Ja, aber wir wissen, was uns erwartet. Aber wir sind auf klarem, Alhamdulillah, mit denen. Ja, das ist unsere Religion. Lekum dinukum waliyadin. Lekum dinukum waliyadin. Euch eure Religion, uns unsere Religion. Aber viele der dummen Muslime, das kannst du nicht. Hasbun Allah wa ni'mal wakeel. Sobald du irgendwas sagst, die attackieren dich, greifen dich an. Aber wallahi. Eine Sache, die uns, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ich sage Alhamdulillah, Rabbil Alamin, eine Sache, die uns wirklich Kraft gibt, Alhamdulillah, und Stärke, und uns dazu auffordert, dass wir nicht aufgeben, ist das die Geschichte der islamischen Umma. Die Geschichte der Propheten. Die Geschichte der Imame, der Sunna. Wie war ihr Leben in dieser Welt? War ihr Leben Zuckerschlecken? Dass sie, mashallah, alles ist super, Alhamdulillah. Nein, wallah. Ihr Leben war wirklich Katastrophe. Imam Ahmed in einem islamischen Staat landet im Gefängnis. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah in einem islamischen Staat. Er stirbt im Gefängnis. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, stirbt im Gefängnis. Imam Malik reißen sie die Arme aus, weil er nicht eine Fetwa geben wollte. Ich gebe keine Fetwa. Ja? Auch wenn er Fetwa vielleicht gegeben hätte, weil er Angst hatte. Nein, ich gebe keine Fetwa. Weil wenn ich Fetwa gebe, das bedeutet, Allah will das. Allah will das, Allah erlaubt das, was ist bei Allah gut. Ja? Ich mach das nicht. Wir haben gesagt, okay, du willst es machen. Nein, ich will es nicht machen. Wir haben ihn genommen und haben ihn die Arme auseinandergezogen, bis sie ihn die Gelenke kaputt gemacht haben. So hat er also, dann später hat er so gebetet, er hat seine Hände nicht so gehalten können. Deswegen sehen wir einen Teil der Malikier, sie halten ihre Hände nach unten. Man muss schon, also wer Hajj war oder sowas, er muss einen Unterschied machen, dass er nicht diese Malikier mit den Rafida, dass er sie nicht فليكسلت. أيوة بارك الله فيكم. طيب وأرسل جميع الرسل يدعون إليه und er Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Propheten geschickt, dass sie zu dieser Sache aufrufen. Welche Sache? Der Tauhid. وَمَعْرِفَةُ دِدِّهِ وَهُوَ شِرْكَ الَّذِي لَا يَكْفِرُ. Und also Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Propheten geschickt wegen was? Dass sie zu diesem Tauhid aufrufen. Erstens. Und zweitens, dass sie den Leuten das Gegenteil von Tauhid auch gut erklären, damit sie wissen, was das ist. Und das ist der Schirk. Welcher Schirk? الَّذِي لَا يَكْفِرُ. Der Schirk, den Allah subhanahu wa ta'ala nicht verzeihen wird. Versteht ihr diese Sache? Weil wieso schickt Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten? Damit sie den Menschen den Tauhid beibringen, dass sie zum Tauhid aufrufen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass sie ihnen den Schirk beibringen. Was bedeutet den Schirk beibringen? Ja? Dass sie ihnen beibringen, dass sie ihnen erklären, das, was ihr macht, ist Schirk. Das, was ihr macht, wird Allah nicht verzeihen. Das ist die Aufgabe der Propheten. Und das ist auch unsere Aufgabe. Aber gehe zu einem angeblichen Muslim und sagen, du machst das, was du machst, ist Schirk. Du gesellst Allah eine Gottheit bei, wa yazibillah. Was macht er? Er rebelliert, Bruder. Er erklärt dir sofort den Krieg. Na? Das ist ein richtiger Muschrik. Der kämpft wie Sabili Schirk. Allahumma stan, la hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen, inshallah ta'ala, die sich mit Dawa beschäftigen, an erster Stelle sollen sie inshallah ta'ala ehrlich sein und sie sollen inshallah ta'ala, bevor sie jemanden Dawa machen, dass sie inshallah ta'ala Dua machen. Dass sie Allah bitten, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz öffnet für diesen Tawhid und für Sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Weil wir haben gesehen, jeder von uns, alhamdulillah, hat mehr oder weniger Erfolge in der Dawa gehabt. Oder nicht? Jeder von uns, vielleicht bei seiner Familie, bei seinen Eltern, bei anderen Freunden, Unbekannten, Bekannten und so weiter. Jeder von uns hat mehr oder weniger Erfolg gehabt in der Dawa. Ja, in der Dawa zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wird denjenigen recht leiten, den er möchte. Okay? Aber wenn du ehrlich bist, inshallah ta'ala, wenn du ehrlich bist und wenn du vorher Allah bittest, dass er ihn recht leitet, wird es inshallah ta'ala diese Erfolge geben. Aber wenn du das machst, weil dir langweilig ist oder weil du, keine Ahnung, gegen was willst, deine Zeit vertreiben oder weil das jetzt modern ist und so, oder du willst zu der gefährlichsten Gruppe der Welt dazugehören, dass du sagst, was ist die sizilianische Mafia? Oder, keine Ahnung, die mexikanische Drogenkartelle oder die irgendwelche Gangster von Brooklyn. Ja? Die sind nichts, Bruder, wenn man sie mit den Muslimen vergleicht heute. Ja? Die Muslime sind, mashallah, tabarakallah. Ja? Oder nicht? Man kann die islamische Umma wie mit einer... Nein, halas, barakallah. Die muslimische Umma kann man wie mit einer Bienennest kann man vergleichen. Ein Bienennest, Bienen kann man sehr gut ausnutzen, oder? Ja? Und das schmeckt auch sehr gut. Ja? Oder nicht? Die Bienen kann man gut ausnutzen, das Mashallah. Gibt es jemanden, der Honig nicht mag? Ja? Aber wenn du diesen Bienennest oder Bienenstock, wenn du ihnen falsch kommst, oh, dann kann es schon gefährlich werden. So ist die islamische Umma. Wallahi, so sind die Muslime. Von den Muslimen kannst du wirklich die Süße spüren. Die richtig Süße. Wenn du einen guten Mu'min triffst, ja, und es gibt, alhamdulillah, viele gute Mu'minin, die sind Shuhada auf dieser Welt. Die sind Beweise gegen uns. Okay? Ich habe viele solche Leute getroffen, alhamdulillah. Ja, auf der Welt. Jemand wird kommen und sagen, ja, Mekka in Medina. Nicht nur, wallahi, in Mekka in Medina. In Mekka, in Medina, in Europa, in Europa. Asien. Nein, nicht Asien. Das nennt man schon, Saudi-Arabien gehört zu Asien, oder nicht? Ja. Ja, Saudi-Arabien gehört zu Asien. Jordanien gehört auch zu Asien. Ja? Türkei gehört auch zu Asien. Ägypten gehört zu Afrika. Ja? Alles. Auf jeden Fall, wir haben viele gute Mu'minin getroffen. Wallahi, die sind Shuhada gegen uns. Wenn du diesen Menschen triffst, du verspürst eine Süße. Wallahi, richtige Mu'minin, alhamdulillah, rabbil alamin. Und wie der Prophet, alaihi salatu wasalam, sagt, Beispiel für einen guten Freund ist was? Womit vergleicht der Prophet a.s.w. einen guten Freund? Womit? Mit einem? Esch? Nein. Aywa, ein Missverkäufer. Einer, der Autor verkauft, also Parfüms und so. Ja? Wenn er dich nicht, wie sagt man das, mit seinem Misk einschmiert, du wirst wenigstens von ihm einen schönen Duft verspüren. Und ein schlechter Freund ist wie ein Beispiel? Wie ein Schmiede, aywa. Ja? Wie ein Schmied. Wenn er nicht mit seinem Schmiedefeuer dein Gewand verbrennt, ja, du wirst, ja, ala aqal, ja, wie sagt man das? Ja, du wirst, wenigstens wirst du, ja, den schlechten Geruch von ihm verspüren. Das ist ein schlechter Freund. Ja, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Aywa, wo sind wir stehen geblieben? Wala udhra li mukallifi fi jahli bidhalik. Und ein Mukallif, eine erwachsene Person, hat keine Entschuldigung, wenn er den Tawhid nicht kennt und wenn er den Schirk nicht kennt. Wala udhra. Wala udhra li mukallifin fi jahli bidhalik. Eine erwachsene Person hat keine Entschuldigung, wenn er den Tawhid nicht kennt, damit er ihn in Tat umsetzt, und wenn er den Schirk nicht kennt, um sich von ihm fernzuhalten. Wallahi. Ich habe so viele angebliche Muslime getroffen. Sag ihm mal Schirk, Muschrik. Wallahi, ja. Allahu Alaihi, was in seinem Kopf vorgeht. Der denkt, das ist irgend so eine, keine Ahnung, irgend so eine neue Süßigkeit. Muschrik. Ja. 50% Kalorien, Fett, ja, ohne Zucker. Er weiß nicht, was Schirk und Muschrik ist. Wie kann er dann den Tawhid verwirklichen, wenn er Schirk nicht kennt? Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bada al-Islam ghariben. Der Islam hat ghariben begonnen. Wir sind fremde Leute. Subhanallah. Allahu mustan. Nicht, dass wir, jetzt ist die Zeit anders. Früher, wo es Christen gab, ja, wo es praktizierende Christen gab, oder besser gesagt, wo die Herrscher Christen waren. Heutige Herrscher sind keine Christen. Okay? Heutige Herrscher sind Schwachköpfe. Okay? Shayatin. Wo es Herrscher gab, die Christen waren. Muslime sind in diese christlichen Länder gereist, Brüder. Sie sind gereist. Sie waren fremde Leute. Aber es gab, wie sagt man das, es gab ein gemeinsames Thema, worüber wir uns unterhalten können. Ja? Zum Beispiel, du kommst zu einem Christen und sagst, was ist das erste Gebot, diese 10 Gebote? Was ist das erste Gebot? Dass du keinen Schirk begehst. Dass du keinen anderen Gott außer den einen Gott anbetest. Dass du ihm keinen Partner beigesetzt. Das ist das erste Gebot. Und wir haben sofort ein gemeinsames Thema, worüber wir beginnen, reden können. Wir haben ein gemeinsames Thema mit den Christen oder mit den Juden, worüber wir reden können. Lange Unterhaltungen. Dass wir reden und reden und reden. Ja, weil wir sind uns einig geworden, dass wir reden. Wir haben zu Plan B haben wir noch nicht übergegriffen. Ja? Gegriffen. Ist noch bei? Kul ya ahl al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. O ihr Leute der Schrift, kommt, ja? Kommt, versammeln wir uns. Ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Kommt, dass wir uns treffen, dass wir uns hinsetzen, dass wir uns unterhalten über das Wort, über die Sache, die wir gemeinsam haben. Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a, dass wir niemanden anbeten außer Allah und dass wir ihn keinen Schirk machen. Kommt, reden wir darüber. Ha? Sagst du zu einem Christen, komm, setzen wir uns hin. Reden wir über eine Sache, die wir gemeinsam haben, dass wir nur einen Gott anbeten. Komm, setzen wir, reden wir uns doch. Wir reden jetzt nicht, wer redet jetzt von irgendwelchen Krieg oder Bomben oder was weiß ich. Auf der anderen Seite, sind wir in der Position, dass wir darüber reden können? Ihr seid diejenigen, die Bomben haben, wir nicht. Ne? Das Einzige, was wir kennen im Westen, ist was? Ne? Schlafanzug und Arbeitsanzug. Ne? Das ist das, was wir kennen. Also, in welchem Sinne seid ihr in der besseren Position? Ihr habt mehr Geld, ihr habt Land, was für Land hast du? Allahumma stan. Okay, jetzt Viele Araber werden natürlich die Gelegenheit nutzen. Sie werden zurück nach Tunis fahren, nach Libyen, nach Ägypten. Sie werden zurückfahren in ihre Heimat, weil dort ist jetzt sozusagen, man kann schon sagen, die Freiheit. Versteht Sie mich, Barakallahu fikum? Ist besser. Die Leute werden sagen, halas, genug, jetzt reicht es mir. Ja? Jetzt gehe ich zurück. Das ist eine gute Gelegenheit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Du kannst ruhig schlafen, ich verstehe das. Du bist müde. Wenn du einschläfst, ich werde dir nicht böse sein. Wenn ich an deiner Stelle wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt auf einer anderen Welt. Ja? Alles? Wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Wala udhra li mukallifi fil jahli bidalik. Und ein Mukallif, eine volljährige Person, hat keine Entschuldigung, wenn er den Tauhid nicht kennt oder den Schirk nicht kennt. Ja? Wenn man guckt, diese normalen Massen, diese normalen Sterblichen, ja? Die sind in Wirklichkeit arme Leute. Ja? Man hat ihnen eine Trennwand. Man hat ihnen eine Trennwand gestellt zwischen ihnen und zwischen denen, die Wahrheit sprechen. Ja? Die kommen an uns überhaupt nicht ran. Warum? Weil die Leute halten sie davon ab. Ja? Sie halten sie davon ab. Redest nicht mit denen, schau sie an, dies, das. Und es gibt natürlich unter diesen Leuten viele Leute, die wollen reden, wollen interessieren sich. Ja? Und mit diesen Menschen, inshallah ta'ala, wenn du es mit Allahs Erlaubnis nicht schaffst, was heißt denn nicht schaffst? Allah ist derjenige, der Recht leitet, oder? Ja? Allah ist derjenige, der Recht leitet, wenn er möchte. Okay? Wenn du es nicht schaffst, dass er Islam annimmt durch dich mit Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe, dann wirst du du wirst es wenigstens schaffen, dass du ihn erklärst, wer die Muslime sind und was die Muslime wollen. Und er wird dich, wenn er normal ist in der Birne, wird er dich auch so akzeptieren. Und er wird sagen, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn wir den Christentum anschauen, dann werden wir sehen, dass Allah muss da sein. Wir werden sehen, wer heute in Wirklichkeit das Opfer ist und wer heute in Wirklichkeit der Salim ist, der Ungerechte, der Mujrim. Ja? Oder nicht? Es gibt viele Kuffar, die sagen sich los von der Politik des Westens gegenüber den Muslimen. Ja? Jetzt haben sie schon die Handbremse haben sie schon jetzt gezogen, die Kuffar. Warum? Weil sie sehen, in der muslimischen Welt tagtäglich passieren Sachen. Ja? Die Ereignisse passieren so schnell, subhanallah. Wer hätte gedacht, dass Libyen so schnell stürzt? Und dass Gaddafi, dass er so schnell. Wer? Wenn du das in Libyen gesagt hast, hättest du vor 5 Jahren, würde das nicht an meinem Traum denken. Der sagt, nein Bruder, bitte reden wir nicht darüber. Ja? Oder dass du einem Ägypter sagst, inshallah, ta'ala, Husni Mubarak sind nur noch ein paar Jahre geblieben, inshallah, ta'ala, er wird mit Fesseln zum Gericht vorgeführt, wegen seinem, Verbrechen. Ein Ägypter sagt, bitte Bruder, reden wir über etwas anderes, ich will nichts davon hören. Ja? Aber es ist passiert. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah hat die Dua der Mu'minin angenommen. Und wir machen die Dua weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Verbrechern, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich bei den Verbrechern rächen für das, was sie den Muslimen angetan haben. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول und das blinde Befolgen ist in dieser Angelegenheit nicht erlaubt, weil diese Sache ist أصل الأصول. Er ist der Fundament aller Fundamente. Er ist أصل الدين in Wirklichkeit, dass du den Tauhid kennenlernst, dass du ihn in Tat umsetzt, dass du den Schirk kennst, du weißt, was es ist, ja? Den Sinn, ja? Und dass du dich von den Städten distanzierst. Das ist Astudin. Wer das macht, ist ein Mu'min, inshallah ta'ala. Halas? Dann kommen andere Sachen natürlich, die dich dazu verpflichten. Halas? Wie zum Beispiel Al-Imanu bi Rusul wa Imanu bil Kutub wa Imanu bi Yawm al-Akhir, das Gebet und so weiter. Und so weiter. Taib, die nächste Fetwa. Könnt ihr mir folgen? Wie lange reden wir überhaupt? Yes? Funktioniert glaube, das funktioniert nicht. Wenn man nicht auf Rot gedrückt hat, dann nicht. Nein, man hat nicht auf Rot gedrückt. Dann funktioniert es nicht. Wie viel reden wir schon? Weiß man das? 40 Minuten, ciao. Okay, reden wir noch ein bisschen. Wollt 7, ihr noch ein bisschen reden, oder? Oder ist schon die Batterie auch bei euch kaputt? Das ist schon gut. Alles. Sheikh Abdurrahman bin Hassan sagt, Ajma' al-Ulama, Salafan wa Khalafan, wa Sahaba wa Tabi'in, وأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله. Hört gut zu, diese Fatwa ist wirklich, diese Fatwa hat bei den Juhal große Probleme gemacht. Ja? Bei Juhal hat diese Fatwa große Probleme gemacht. Aber derjenige, der ehrlich ist, wallahi, inshallah, diese Fatwa wird überhaupt kein Problem sein. Sheikh Abdurrahman bin Hassan sagt, die Ulema sind sich einig. Salafan wa Khalafan. Die ersten Generationen und die danach gekommen sind. Min as-Sahabati wa Tabi'in wa al-A'immati wa Jami'i Ahli Sunnah. Welche Generationen? Welche Ulema? Die Ulema der Sahaba und die Ulema der Tabi'in und die A'imma, die Imame von Ahli Sunnah wa Jama'a. Wie zum Beispiel die vier Imame, A'immatul Arba, wa Jami'i Ahli Sunnah und alle Ahli Sunnah. Alle Ulema der Ahli Sunnah, sie sind sich einig. Es gibt keine zweite Meinung. Oder gibt es da Meinungsverschiedene? Nein, es gibt nur eine Meinung, die sie sich einig, dass أن المرء لا يكون مسلما إلا بتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله. Dass ein Mann, ein Mensch, kann kein Muslim sein, außer er sagt sich los, er reinigt sich von dem Schirk, von dem großen Schirk, ja? Und er sagt sich los und distanziert sich von ihm und von demjenigen, der es macht. Alas, du distanzierst dich von Schirk und du distanzierst dich von demjenigen, der Schirk macht. Du selbst reinigst dich und willst mit dem Schirk nichts zu tun haben. Und auch nicht mit dem, der Schirk macht. In welchem Sinne? Im religiösen Sinne. Alas, ein Muschel kommt zu dir und will irgendwas kaufen. Da hast du, das kostet 1 Euro, gib mir die Kohle. Masalam. Alles. Ja, du gehst zu ihm, sagst, ich will das kaufen, das für 1 Euro, gibst mir das. Ja. Das ist nicht damit gemeint. Sondern das ist damit gemeint, dass du mit den Muschrikin in ihren Taten, in ihren Angelegenheiten, religiösen Angelegenheiten, dass du mit dabei bist. Okay? Religiöse Angelegenheiten. Zum Beispiel, die veranstalten irgendwas am Sonntag in der Sankt, keine Ahnung, irgendwie Petruskirche, Stag Frühweiladim, die veranstalten dort irgendwas und du kommst, weißt du, bist Muslim, sagst, ja, ich bin Muslim, aber der ist mein Kollege, weißt du, gib mir das, diese Rote, weißt du, was die tragen sollen, diese Priesterkleidung, weißt du, und stehst dort und hat das Kerze und so. Sag, ich bin Muslim, Allah, ich bete, ich war Hajj, ein paar Mal war ich Hajj und ich bin Muezzin in unserer Moschee. Vielleicht auch Imam. Was auch immer. Er sagt aber da, das sind Freundlicher mit der ganzen Sache. Das ist nur eine Zeremonie. Du kommst in Kirche, Sonntag, Veranstaltung und so. Du hast dich nicht von Schirk distanziert. Du bist dabei. Du bist voll dabei. Du hättest dich von dem distanziert. Du sagst, ich komme nicht einmal in die Nähe. Alles, was mit Schirk zu tun hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Oder zum Beispiel, du kommst und sagst, ich bin Muslim und sowas, aber ich werde in den Parlament eintreten und ich werde mit denen Gesetze machen. Gesetze, Gesetzgebung. Halal, Haram. Wir können nicht alles Haram erklären, was im Koran und Sunnah Haram ist, weil das geht nicht, die Leute. Ja? Oder wir können nicht alles erlauben, was verboten ist, weil wir müssen sich der Welt, wie sagt man das, Weltordnung, der neuen Weltordnung anpassen, ein bisschen in manchen Angelegenheiten. Wir müssen viele Sachen streichen und so. Aber was ist? Du hättest dich, das ist Schirk. Allah ist der Halal und Haram. Halal als Halal erklärt hat und Haram für Haram erklärt hat. Und da gibt es Lam Badila li Kalimatillah. Man kann die Worte Allahs nicht mehr ändern. Allahs Urteil ist gefallen von Allah. Er ist der Urteile fällt. Er ist der Richter, er ist der Gesetzgeber. Und dann kommst du und sagst, ja, aber ich bin Muslim, ich bete und so, aber ich... Du hast dich nicht von Schirk distanziert. Du bist da. Die einzige Möglichkeit wäre, dass du dorthin gehst und dass du sagst, Leute, ihr seid Kuffar. So läuft das nicht. Allah wird euch bestrafen. Allah erlaubt das nicht. Ihr mischt euch in Angelegenheiten ein, in die sich keiner einmischen darf. Subhanallah. Allah hat sein Gesetz offenbart. Er hat Musa a.s. das heilige Buch offenbart. Und mit dem die Gläubigen, die Mu'minin, haben sich freiwillig dem Gesetz Allahs subhanahu wa ta'ala, was Musa offenbart worden ist, sie sind ihm freiwillig gefolgt. Haben ihn freiwillig in Tat umgesetzt, weil sie wussten, dafür gibt es eine Belohnung. Und sie wussten, wer sich Musa widersetzt, dafür gibt es eine Strafe. Halas. Dann kam Isa, a.s., Jesus, mit einer neuen Offenbarung. Dadurch wurde das erste Gesetz von Musa ein bisschen vervollständigt. Na? Einige Sachen wurden ihnen erleichtert, erlaubt und so weiter und so weiter. Ja? Die Leute haben das Gesetz Gottes befolgt und denen, die würden nie daran denken, dass sie sagen, nein, jetzt machen wir. Spätere Generationen haben das immer wieder versucht und haben es auch geschafft natürlich. Ja? Und dann schickte Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten a.s., dass er das, was in Taurat ist und das, was in Injil ist, das aber, was von Allah kommt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das, was von Allah ist in diesen Büchern, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das bestätigt. Und das, was sie gelogen haben, die Ahlul Kitab, auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er das verbietet. Dass er sagt, ihr habt da offen gelogen. Das ist eine Lüge. Oder nicht? Was sagen die Juden? Ja? Jakub alaihi salam hat mit Allah gerungen und hat ihn besiegt. Was ist der Urteil? Was sagt der Prophet alaihi salatu wasalam darüber? Was sagen wir darüber? Das ist eine offensichtliche Lüge. Ja? Die Christen sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Was sagen wir darüber? Allah ist eine offensichtliche Lüge. Jesus ist ein Mensch und Allah ist Gott. Ja? Und Jesus hat keine göttlichen Eigenschaften. Und seine Mutter auch nicht. Und seine Hawariyun, seine Helfer, ja, haben auch keine heiligen Eigenschaften. Sie sind doch nicht heilig. Allah ist der Einzige, der heilig ist. Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Der Prophet hat ihnen klar und deutlich gezeigt, das und das und das und das ist wahr. Das und das und das habt ihr eingeführt, habt gelogen, das ist nicht wahr. Ja. Und das ist ein neues Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird von euch erwartet, dass ihr macht. Wenn ihr an Gott glaubt, werdet ihr dieser Sache folgen. Na? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Er erwähnt die Worte von Isa. Jesus, Isa a.s. sagt, وَإِذْ قَالَ إِسَا بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Als Jesus, der Sohn von Maria, zu Beni Israel sagte, O ihr Beni Israel, o ihr Leute von Beni Israel, ich bin der Prophet Gottes, der zu euch entsandt worden ist. Inni Rasulullahi ilaykum. Musaddikan lima bayna yadayya min at-Tawrat. Ich bestätige das, was vor uns ist von Tawrat. Ich bestätige das, was in Tawrat ist. Das Gesetz von Musa a.s. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Und ich überbringe euch die frohe Botschaft. Assalamu alaikum. Mubashiran bi rasulin yati min ba'dihi ismihi Ahmad. Und euch eine frohe Botschaft zu bringen, über was? Über den Propheten, der kommen wird nach mir. Ja? Zwei Aufgaben. Dass ich bestätige das, was in Taurat ist. Okay? Das, was in Taurat ist, zu bestätigen. Zweite Sache, um euch eine frohe Botschaft zu bringen, nach mir kommt ein anderer Prophet, er heißt Ahmed. Ja? Alles? Alhamdulillah, das habt ihr verstanden. Barakallahu fikum. Wo sind wir stehen geblieben? Machen wir weiter, inshallah. Sonst verliere ich den Faden. Ich bin sowieso wirklich ziemlich müde. طيب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى sagt: اعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة شركهم أنهم يدعون الله ويدعون معه الأصنام والصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة يقولون هؤلاء الشفعاء شفعاؤنا عند الله، وهم يقرؤون أن الله سبحانه هو النافع الضار المدبر. Wisse, sagt Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahu wa ta'ala, wisse, dass die Mushrikin, gegen die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gekämpft hat, wie war ihr Schirk oder die Eigenschaft ihres Schirkes war, sie haben Allah subhanahu wa ta'ala Dua gemacht. Sie haben Allah subhanahu wa ta'ala Bittgebete gemacht. Aber sie haben auch neben Allah ihre Statuen angebetet, sie haben ihre Statuen auch Bittgebete gemacht. Sie haben ihre Statuen gerufen, oh du Statue, so und so. Und Salihin und gute Menschen, die vor ihnen also gelebt haben und gestorben sind, sie haben sie auch gerufen. Wie zum Beispiel Isa a.s. und seine Mutter. Sie haben Isa a.s. und seine Mutter gerufen in ihren Gebeten. Was sind die? Wie beschreibt sie Mohammed ibn Abdul Wahhab? Mushrikin? Aywa. Naam. Wal-Malaika haben sie gerufen. Der Schutzengel so und so. Gibt es Schutzengel? Schutzengel in dem Sinne, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel schickt, um dich zu beschützen. Aber nicht Schutzengel in dem Sinne, wie die Kuffar, wie die Mushrikin, wie die Kuffar das erklären, dass du sagst, es gibt einen Schutzengel, ich rufe ihn. Oder es gibt solche Engel, solche Statuen mit Flügeln drauf. Und das sagst du, ja, das ist der heilige Michael. Häng ihn auf, er wird dich beschützen. Wallahi, an diese Sache glauben die Kuffar, wallahi. Mushrikin sind das, okay? يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Sie sagen, diese Leute sind unsere, sie machen Fürsprache. Für uns bei Allah subhanahu wa ta'ala. خلاص؟ نعم. وهم يقرون أن الله سبحانه هو النافع الدار المدبر. Aber nebenbei, obwohl sie alle diese Schirkiat machen, sie bezeugen und bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ein Nafi ist. Der den Nutzen bringt. Ad-Dar, der dir einen Schaden zufügt, er einzeln und alleine. Wenn er zum Beispiel erlaubt, dass jemand dich tötet, dann wird das passieren. Wenn er nicht erlaubt, wird das niemals passieren, auch wenn für unseren, wie sagt man das, begrenzten Verstand, wenn wir sagen würden, unmöglich, er kann unmöglich überleben. Wie viele, ihr habt es wahrscheinlich gesehen in den Nachrichten, Zeitungen gelesen und so weiter, Erdbeben irgendwo, Mexiko, Türkei, keine Ahnung, ein Hochhaus stürzt ein. Und sie suchen 15 Tage lang, 2 Wochen zum Beispiel. Sie sagen, Halas, die Toten wurden geborgen. Es gibt keine Möglichkeit oder keine Chance, dass irgendwer überlebt hat. 15 Tage, wir stellen die Arbeiten ab. Am Ende, sie finden irgendwo in Trümmern irgendein kleines Kind. Es lebt noch immer. Allah subhanahu wa ta'ala macht es unbegrenzt. Wir wundern uns nicht drüber, dass wir sagen, wie ist das möglich? Und wir drehen einen Film darüber. Nein, wir sagen, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er der ist, der mit allem lenkt, dann ist das eine ganz normale, einfache Sache, oder nicht? Das, was wirklich für uns unmöglich ist, dass jemand anderen anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, das ist das, was für den Mu'min unbegreiflich ist. Das ist das, was wir nicht begreifen können. Aber dass ein Hochhaus einstürzt und irgendein Baby unten irgendwo in Trümmern es überlebt und kommt raus und lebt noch lange Jahre, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das ist nichts Ungewöhnliches. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Herrscher des Himmels, der Baraka wa ta'ala und der Erde. Und es passiert nur das, was er will. Es passiert nichts ohne seine Erlaubnis, der Baraka wa ta'ala. Also diese Mushrikin, obwohl sie alle diese Schirkiat gemacht haben, Statuen angebetet haben oder gute Menschen, die vor ihnen gelebt haben und jetzt tot sind, oder Isa angebetet haben oder seine Mutter oder Malaike angebetet haben und sie in den Bittgebeten gerufen haben, sie haben trotzdem bestätigt, dass Allah der Nafi ist. Er ist der, der Gutes bringt, Nützen bringt, der dir Schaden zufügen kann, und Al-Mudabbir, der mit dem Universum lenkt. Das bezeugen sie. Heute die Kuffar, frage einen durchschnittlich, oder besser gesagt, einen guten Gläubigen bei den Kuffar. Einen religiösen Christen. Frage ihn, wer hat Himmel erschaffen? Er sagt, Allah. Wenn er ein arabischer Christ ist, dann wird er Allah sagen. Weil die Christen in dem arabischen Raum, sie sagen, sie nennen Gott Allah. Halas? Oder El-Ilah. Und das machen wir auch. Aber die Kuffar hier oder woanders, sie nennen ihn keine Ahnung, Jehova oder Gott oder God oder Jehova oder wie sagt man Gott auf Italienisch? Dio. Dio. La haula wa la quwwata illa billah. Ah? Wer hat Himmel erschaffen? Dio. Wer hat die Sonne erschaffen? Der allmächtige Gott. Wer hat dich erschaffen? Der allmächtige Gott. Wer macht es, dass es regnet? Gott. Wer macht, dass die Pflanzen aus der Erde wachsen? Gott. Wer gibt den Tod? Allah. Wer gibt das Leben? Allah. Ja? Aber er betet trotzdem wie ein anderer Mann. Er betet zwar vielleicht Allah und sagt, oh du mächtiger Gott im Himmel und so weiter und so weiter, aber er ruft auch andere. Er sagt, oh du Mutter Gottes, ja? Oder oh heiliger Petrus oder Paulus oder keine Ahnung, was auch immer. Muschrik, er stellt Gottheiten, gesellt Allah subhanahu wa ta'ala Gottheiten bei. Taib, wollen wir noch? Oder wollen wir hier eine Pause machen? 50 Minuten. Wir reden noch 10 Minuten, okay? Na, wir sind nicht umsonst gekommen. Diese Vorträge sind nur für den, der lernen will. Ja, dass jemand nicht kommt und sagt, oh, Bruder, eine Stunde, keiner kann sich konzentrieren. Das ist für die normalen Sterblichen. Aber nicht für uns. Ja? Eine Stunde ist nichts für uns, inshallah. Super Muslim. Super Muslim, ja. Allahu Akbar. Die nächste Aussage ist von Sheikh Mohammed ibn Ibrahim. Ihr kennt, wer Mohammed ibn Ibrahim ist. Rahimahullah. Der frühere Mufti von... Nein, Mohammed ibn Ibrahim. Nicht Mohammed ibn Abdul Wahhab. Sheikh Mohammed ibn Ibrahim ist der frühere Mufti von Saudi-Arabien. Einer der großen Ulema. Okay, wir haben ihn... Man kann sagen, einer der größten Ulema unserer Zeit. Ja, weil Schuyuch, einige Schuyuch, die heutzutage leben, ja, er war ihr Sheikh. Was? Barakallahu fikum. Er hat übrigens ein Buch geschrieben, das heißt Tahkim und Qawanin. Ja, das Richten oder das, das Richten mit den Qawanin, die erfundenen Gesetze. Ja, ein sehr gutes Buch. Barakallahu fikum. Ist kein großes Buch. Aber es ist wirklich ein Merja und alle, die sich zu Ahl Sunnah bekennen oder die über dieses Thema geredet haben, alle berufen sich auf das Buch von Mohammed ibn Ibrahim, Tahkim al-Qawanin. Das Richten mit den erfundenen Gesetzen. Er sagt, Mushriku hada zaman, fa innahum wa inna taqu bi la ilaha illallah, biha, wa sallu, wa zakku, la yafhamuna minha ma fahimathu al-Arab min anna ma'naha, خلع الأنداد خلع الأنداد وإفراد الله سبحانه بالعبادة وحده لا شريك له بل يخالفون معناها ويسرفون التأله لغير الله تعالى ويعتقدون ذلك قربة إلى الله فيسرفون خالص حق الله الذي دلت عليه هذه الكلمة لغيره تعالى بل أكبها بل أكبهم الجهل إلى الشرك في الربوبية فلا تنفعهم لا إله إلا الله ما ذلك وإن قالوها لأن الشرك مهبط للأمن. Er sagt, Rahimah wa ta'ala, damit hören wir auf, inshallah ta'ala, für diesen Vortrag. Okay. Welche Nummer ist das jetzt? 16. Nummer 16. 16a. Alas? Oder S. Damit wir wissen, wo das 16, alles? Mohammed ibn Ibrahim Rahim Allah sagt, die Mushrikin in unserer Zeit, obwohl sie La ilaha illallah aussprechen und beten und fasten, sie verstehen nicht das, was die ersten Araber verstanden haben, als sie La ilaha illallah gesagt haben. Sie verstehen nicht La ilaha illallah. Obwohl sie La ilaha illallah sagen und fasten und Zakat zahlen, sie verstehen nicht das, was die ersten Araber aus in diesen Worten La ilaha illallah verstanden haben. Ja? Was war das? Was haben die ersten Araber verstanden? Die Araber in der Zeit des Propheten alaihi salatu wasalam. Was haben sie verstanden, als sie La ilaha illallah gehört haben? An erster Stelle haben sie verstanden Khal'ul Andad. Ja? Das Lossagen der falschen Gottheiten. Nid Andad. Dass du dich von denen nicht, dass du sie alle auslöscht. Es gibt keine Gottheiten außer Allah. خلاص؟ دس أنا أستشتري. وإفراد الله سبحانه بالعبادة وحده لا شريك له. Und wir haben aus La ilaha illallah verstanden, was? Ja? Dass Allah der Einzige ist, der angebetet werden darf. La sharika lah. Und er hat keinen Partner. Ja? Weil yukhalifuna ma'naha. Ganz im Gegenteil. Die Moschikin in unserer Zeit, sie machen das Gegenteil von der Bedeutung von La ilaha illallah. Das, was La ilaha illallah bedeutet, sie machen die Gegenteil von dem. Fayasrifuna ta'alluha li ghayri Allah ta'ala. Und die Gottheit, die göttlichen Eigenschaften, sie schreiben sie jemand anderen zu außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und sie denken noch, sie kommen Allah näher, indem sie das machen. Ehrlich gesagt, es gibt Brüder, die machen wirklich Schirk. Okay? Vielleicht sagen sie nicht Schirk. Okay? Aber die Gedanken sind Schirk. Ihre Gedanken sind Gedanken der Muschrikin. Brüder, die hören alles. Die sehen alles. Die wissen, was wir. Ja, Rabbi, ja, Rabbi. Wenn es irgendein Geschöpf gibt, irgendwelche, eine Regierung oder Geheimdienst oder Polizei, über die du denkst, sie hören alles, was ich sage. Sie wissen, wo ich jetzt gerade bin. Du hast ihn mit Allah gleichgestellt. Sie haben es geschafft, wirklich dir diesen Mist runterzujubeln. Dass du 24 Stunden, dass du dich beobachtet fühlst. Du sollst dich von Allah beobachtet fühlen. Du fühlst dich 24 Stunden beobachtet von den Kuffar und du darfst keinen Mucks machen. Und zu gleicher Zeit bezeugst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Lenker ist des Universums und dass er alleine Entscheidungen trifft. Na? Das sind zwei Sachen, die man nicht zusammen verbinden kann. Ayyuhu, barakallahu fikum. Naam. Fayasrifuna khalisa haqqallahi ta'ala الذي دلت عليه هذه الكلمة لغيره تعالى. Und خالص حق الله, also die pure, das pure Recht, Recht Allah subhanahu wa ta'ala, einzig und alleine, das ist nur sein Recht. Dieses Recht gibt es jemand anderen, لا حول ولا قوة إلا بالله. بل أكبهم الجهل إلى شرك في الربوبية. Der Jahl hat sie so weit gebracht, dass sie begonnen haben, Jahl in Rububiyyah zu machen. Also Schirk in Rububiyyah zu machen. Ja? Dass sie in all anderen, dass sie in Eigenschaften, subhanallah, in Allahs Taten und Eigenschaften, dass sie ihnen einen Partner beigesellen. Nicht nur in Ibadah, dass sie andere falsche Gottheiten rufen und anbeten, sondern Eigenschaften Gottes haben sie anderen also Geschöpfen, Uyazamillah, haben sie zugeschrieben. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Fala dann fa'uhum la ilaha illallah. Solchen Leuten nützt ihr la ilaha illallah gar nichts. Ihr la ilaha illallah nützt ihnen gar nichts. Ma thalike wa in qaluha. Auch wenn sie sagen, auch wenn sie dieses la ilaha illallah aussprechen, li anna shirk muhbitu lil alam amal. Warum? Weil der Schirk zerstört die Tat. Den Schirk, den sie tun, okay? Dass sie Allahs Eigenschaften jemand anderen zuschreiben, dass sie denken, jemand hätte die Eigenschaften Allahs, wa yazim billah. Ja? Egal ob Schirk, wie gesagt, in Uluhiyya oder Rububiyyah, so einer, er kann la ilaha illallah Tag und Nacht sagen und sagen, ungültig, nutzlos, weil sein Schirk hat ihn alle seine Taten kaputt gemacht. Sogar dieser Zikr, la ilaha illallah, ist auch ungültig. Alles ist ungültig. Er ist ein Muschrik. Und viele Leute, warum? Weil sie sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen wollen. Für die Kuffar Asliyun, die ursprünglichen Kuffar, ist es ja, alas, ihre Herrscher, ihre falschen Gottheiten erlauben ihnen nicht, dass sie irgendeinen Kontakt mit Islam haben. Alas, versteht sie nicht, Barakallahu? Die erlauben ihnen nicht, weil sie haben Angst, dass sie Islam annehmen. Und diese Angst von ihnen hat sich auch, wie sagt man das, verwirklicht, das, wovor sie Angst hatten, ist jetzt echt anwesend. Ihre Völker verlassen diesen Schirk und nehmen Islam an. Tawhid. Und nicht nur das, sondern sie werden zu den Besten in der Umma, subhanallah. Gestern ein Nasrani oder ein Yehudi oder ein, keine Ahnung, irgendwas anderes. Sie werden plötzlich zu den angesehensten Leuten unter den Muslimen, subhanallah. Und die angeblichen Muslime von früher, Die meisten sind Analphabeten, Bruder, die, von denen kannst du nichts erwarten. Schau, wie sich das alles ändert, Allahu Akbar. Vor kurzem hat mir ein Bruder erzählt, er hatte irgendwo in einer Dokumentation gesehen, irgendeine, wie sagt man das, eine Statistik. Zum Beispiel in Österreich, dass die österreichische Kultur aufrecht bleibt, muss jeder Österreicher, wie viele Kinder haben? Mindestens 5. Stimmt's? Ja. Okay? Die haben also, aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Na was? Auch wenn sie jetzt jeden Tag 10, nicht jeden Tag, wenn jede Familie 10 Kinder hätte, ist es schon zu spät. Dieser Zug ist abgefahren. Das war's. Ja? Die haben diese Sache so sehr vernachlässigt, Allahs. Ja? So dass einige Analytiker sagen, bis 2025 oder sowas, wird das ganze Gebiet wird muslimisch sein. Ja? Baraka. Alhamdulillah. Jetzt, sie können so viel, sie können sich vermehren, Bruder, wie die Kaninchen. Aber das war's. Wird nichts gehen. Allahu Akbar. Und noch dazu, das, was noch überlegt, wenn die beginnen, Islam anzunehmen. Und das tun sie, Alhamdulillah. Alas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Auf jeden Fall, der Iblis, la'anahullah, er wird auf jeden Fall seine Armeen mobilisieren und sie werden sich mit ihrem Hab und Gut, sie werden sich dieser Religion in den Weg stellen. Sie werden sich der Dawah des Tauhids in den Weg stellen. Sie werden, egal welchen Weg du versuchst, und wir, die in Europa leben, wir haben keinen anderen Weg außer den Weg des Friedens. Wir reden nur über Frieden. Weil, wie gesagt, wir sind nicht in der Position, irgendwen zu drohen. Ja? Ein kleines Kind kommt 5 Jahre und sagt, hey, ich schau dir jetzt, ich werde dich, ich breche dir sämtliche Knochen. Ja? Wir sind auch nicht in Position, irgendwen zu drohen. Oder nicht? Deswegen ist es lächerlich, uns für irgendwelchen Extremismus oder Terrorismus zu beschuldigen. Wallahi. Ja? Aber die wissen das. Wallahi, sie wissen das. Ja, sie wissen das ganz genau. Aber der Iblis will das. Der Iblis will diese Dawa stoppen. Er will nicht, dass die Leute ihn verlassen und in Jannah kommen. Er will seine Freunde in Jahannam haben. Weil das hat er versprochen. Und das ist sein Plan. Er hat diesen Plan, Allah subhanahu wa ta'ala, persönlich gesagt. Mein Plan ist was? Welcher Plan ist der Plan von Iblis? Ja? Alle von deinen Gläubigen mit mir in Jahannam. So viel es möglich ist, von Nachkommen Adams mit sich in Jahannam zu bringen. Ja? Halas. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass wir Alhamdulillah uns von dem Schild. Der hat die Knolle gegeben und hat gesagt, die wahre Gläubige kriegst du nicht. Aiwa. Alle anderen kriegst du nicht. Alle anderen, aber über die wahren Mu'minin, über die wirst du keine Macht haben. La hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum, wir machen hier inshallah eine Pause und dann. Wenn Allah es erlaubt, inshallah, werden wir ein anderes Mal weitermachen. Okay?